So. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Einen gäb's noch. Und wer wäre das, bitteschön? Peter Pan, der Rächer! Mäuse, wisst ihr denn nicht, wer vor euch steht? Der schreckliche Captain Hook! Na, mögt ihr ihn? Senkt eure Waffen, Jungs, der Mann gehört mir! Peter, Peter, überlass ihn mir! Ich werde ihn zertreten wie einen... So, Pan, all dies ist also dein Werk. Hi, Jess Hook, all dies ist wahrlich mein Werk. Du stolze, freche Jugend, mache dich bereit. Dem Untergang entgegenzutreten. Du dunkler, fieser Mann, sehr gern, wenn du ein Gleiches tust. In die Luft! die Lunte brennt. In 2 Minuten wird die Jolly Roger in Stücke gerissen. Und ihr, und ich, und wir alle. Ich steige euch jetzt den Weg in einen staubigen Tod. Ein Auslöschen von vielen, vielen kleinen Kinderleben in nur in einer einzigen Sekunde. Da ist etwas Großes in diesem Gedanken. Männer, ein allerletztes Mal zu den Waffen. Ihr werdet doch nicht zulassen, dass dieses grünschnäbelige, rotzfreche, junge Ding uns einfach... Da bist du, mein treuer Freund, mit weit und entsetzlich aufgerissenem Maul. Überall hin bist du mir nachgereist, bis zu diesem letzten Augenblick. Wenn ich so zurückdenke. Krokodil. Ach. Krokodil. Was soll's?